cada beijo tu me dizes, oh bambino. Ao chegar à praia, o luar desmaia e o mar ensaia pra cantar assim. Bela, bela dona, bela, bela minha, esta noite vai ser nossa até raiar o dia. Lá estão as pinheirais e o mar azul, lá estão os olhos teus, lá estão os lábios meus, reina por tudo a paz de norte a sul. Lá estão os pinheirais e o mar azul. Bela, bela dona, bela, bela mia, komm mit mir heut Abend in die kleine Osteria. Draußen in der Laube trinken wir dann Vino, und bei jedem Kuss sagst du mir lächelt, oh Bambino. Draußen in dem Hafen, alle anderen schlafen, singen auch die Braven ihr uraltes Lied. Bella, bella donna, bella, bella mia, komm mit mir heut Abend in die kleine Osteria, wo die Zypressen stehen am blauen Meer. Da ist die Welt so schön, da ist die Welt so schön, wo die Zypressen stehen am blauen Meer. Da ist die Welt so schön, so wunderschön.